ACTA ist einfach erstens mal irgendwo im Dunkeln entstanden. Und wenn es gar nicht so schlimm ist, wie jetzt einige behaupten, dann frage ich mich, warum man es in Hinterzimmern ausgehandelt hat. Und außerdem haben wir die Befürchtung, dass ACTA die Internetfreiheit massiv einschränkt oder die Provider zwingt, die Internetfreiheit einzuschränken. Und das wollen wir nicht. Wie genau? Indem die Provider gezwungen werden, unsere Inhalte zu kontrollieren und reinzugucken, was wir so treiben im Internet und dann Strafen an uns weiterzureichen oder uns zu verpetzen oder irgendwie sonst uns Schlechtes wollen. Wäre das auch zu einer Verletzung der Briefgeheimnis zum Beispiel führen? Also das Briefgeheimnis ist ja, es ist das Telekommunikationsgeheimnis, was da verletzt wird, und das ist einfach blöd, das sollte nicht sein. Sie sind ja vom Institut für Kommunikationswissenschaft. Ich habe Sie erkannt. Von einer quasi wissenschaftlichen Perspektive, wie kann man das für die Hörer erklären? Als Beispiel, was könnte am schlimmsten passieren? Also ich glaube, da braucht es gar keinen Wissenschaftler, um das zu erklären. Ich glaube, der André kann es viel besser. Genau, ja. Also es ist eben ein Gespräch, es sind ja alles nur mögliche Hypothesen, was da eben passieren kann. Es kann eben so weit kommen, dass eben zum Beispiel Sperrung von gewissen Internetportalen, wie zum Beispiel YouTube oder Twitter, sowas könnte als mögliche Hypothesen gelten. Man kann es eben wegen der schwammigen Formulierung, die in ACTA vorkommt, nämlich so, das heißt ja geistiges Eigentum, kann man da noch nichts Genaues sagen. Und es kommt deswegen auch extrem von lokalen Richtern an. Und deswegen kann man das jetzt noch nicht so genau sagen, wie, wo, was da genau passieren wird. Aber schlimmste Hypothese ist wirklich, dass das Internet wirklich extrem in seiner Freiheit eingeschränkt wird. Ja.